eben in der ersten Stunde, als Christian gelehrt hat, fantastisch gelehrt hat, kam mir so der Gedanke, Kontrastprogramm. Und dann dachte ich, ich fange einfach die Stunde an mit Ja, aber. Wir haben das alles, ja, aber. Eigentlich habe ich die Stunde genannt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nach Johannes 14, 6. Weil Jesus ist das Leben. Und wenn wir in ihm sind und bleiben, und das sind wir, dann haben wir das Leben. Im Überfluss. Wir haben es gerade gehört. Und also ich möchte etwas Wichtiges, für mich Wichtiges, am Anfang jetzt gerade sagen. Was ich jetzt gleich sagen werde, ist kein persönlicher Rat. Wenn jemand einen Arzt braucht, bitte geht zum Arzt. Das ist unbedingt notwendig. Das ist kein Rat, den ich gebe, sondern das ist einfach etwas, was ich weitergebe und erzähle aus Erfahrung heraus. Aber, und ich spreche jetzt ganz speziell zum Beispiel von Psychiatrie, von Psychiatern. Das ist ein Thema, was nicht so sehr gerne angesprochen wird, aber es ist trotzdem wichtig. Das Thema heißt nämlich nicht nur Jesus ist der Herr, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Unterschrift unter der Überschrift heißt, wie gehe ich mit Stimmen um? Mit inneren Stimmen. Hier. Ja, aber. Das ist ein Thema, ja, habe ich glaube ich schon gerade gesagt, vielen ist es peinlich. Es passiert. Es passiert Christen. Ich spreche jetzt hier zu wiedergeborenen Christen, auch am Livestream. Ich spreche zu wiedergeborenen Christen. Es kann einer oder der andere da sein, der gerade schnuppert, aber alle anderen sind wiedergeborene Christen. Und wenn du ein bisschen rumhörst, kriegst du das immer wieder mit in den Gemeinden oder im Telefondienst oder bei privaten Gesprächen mit Christen. Ja, aber die Stimme. Ja, aber in meinem Kopf die Stimmen. Ja, aber die Stimmen sagen mir immer. Ja, aber die Stimmen. Weißt du? Wer ist dein Herr? Ich sage dann immer nur, wer ist dein Herr? Jesus ist mein Herr. Ja, und was sind das für Stimmen? Wo kommen die her? Vom Teufel. Ja, sag, und wer ist dein Herr? Ja, aber die Stimmen. Und es ist einfach so, ja, okay. Weißt du, mir ist es mal passiert. Nie, in meinem ganzen Leben, nie hätte ich mir träumen lassen, dass mir sowas mal passiert. Überhaupt nicht. Manchmal braucht es nur eine Kleinigkeit. Ein kleiner Satz von irgendjemand gesprochen, völlig arglos, völlig harmlos. Und das braucht den Triggerpunkt. Wir haben es ja gerade gelernt in der Glory Life Schule, in den Glory Häusern. Und schon brennt's. Und zwar hier. Also ich kenne einige Leute, mit denen ich zurzeit auch so manchmal spreche, die mir erzählen mir dann auch, ich kann nicht in die Gemeinde gehen, weil die Stimmen, die schreien mich so an. Oder ich kann nicht, ich bin so schwach morgens und ich fühle mich morgens überhaupt ganz elend. Und dann sage ich ja, und ganz besonders Sonntagmorgen, gell? Ja, ja, ja, sage ich, eben. Und genau das will der Teufel, genau das will er. Und dann bleibst du im Bett. Ja, ich kann einfach nicht aufstehen, ich schaffe das nicht, ich muss dann auch noch eine halbe Stunde Auto fahren. Ja, sag ich, weißt du, andere fahren 2,5 Stunden. Gerade dann musst du es tun. Und ich bleibe einfach dabei, du musst es tun. Weil es ist etwas, da musst du dich eben zu zwingen. Manchmal muss man sich eben zwingen. Früher hat mir meine Freundin gesagt zu mir, weil ich gesagt habe, wenn ich freien Tag habe, dann putze ich nicht. Das mache ich nach der Arbeit, aber an meinem freien Tag mache ich Urlaub. Dann hat sie gesagt, du kannst nicht immer nach dem Lustprinzip leben. Und da habe ich gesagt, doch, ich kann. Ich muss arbeiten und sonst kann ich. Aber weißt du, in dem Fall kannst du nicht nach dem Lustprinzip leben. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist aus... Jesus hat alles für dich getan. Er hat sich geopfert, wirklich. Und du hast ihn angenommen als Herrn. Du bist eine neue Schöpfung. Und da haben irgendwelche Stimmen in deinem Kopf nichts zu suchen. Aber wie gesagt, ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist nicht unbedingt immer leicht, die rauszukriegen. Ich hätte es nie gedacht, dass es mich trifft, habe ich schon gesagt. Ich habe mich dafür total stabil gehalten. Und ich werde da gleich mal drauf zu sprechen kommen. Aber erstmal habe ich eine andere kleine Geschichte. Vielleicht sagst du dann, was hat die denn damit zu tun, die Geschichte? Das wirst du schon noch merken. Weißt du, in Philipper 2, Vers 13 steht, Gott gibt das Wollen und das Vollbringen. Er gibt das Wollen. In dir drin ist das Wollen. Du hast es bekommen, als neue Schöpfung hast du das Wollen bekommen. Aber er gibt auch das Vollbringen. Er sorgt dafür, dass du es schaffst. Er gibt das Vollbringen, er gibt es dir ins Herz. Und du musst manchmal einfach Schritte gehen oder eben keinen Schritt gehen. Wirklich stehen bleiben, einfach stehen bleiben. Und das kann er erwarten, weil Gott liebt uns unendlich. Er hat uns immer geliebt, er liebt uns ohne Ende. Unendlich heißt ohne Ende. So hat er uns angenommen. Aber er liebt uns ohne Ende und will uns nicht so lassen, wie wir sind. Er will uns verändern. Und wir wollen verändert werden in das Bild Jesu. Ich meine, das ist auch in unserem Herzen. Wir sagen es immer wieder und wir wollen es. Weil das, was wir sprechen, kommt ja aus unserem Herzen. Wir wollen verändert werden. Und wenn wir verändert werden wollen, dann müssen wir auch mal durch irgendwas durchgehen. Weil es hat jemand mal gesagt, du wächst nicht auf dem Berg. Also wenn du immer schon da oben bist, dann wächst du ja nicht mehr. Manchmal müssen wir durch Dinge durchgehen. Das tut oft weh. Das ist nicht immer witzig. Das kann alles Mögliche sein. Das können Umstände sein. Berge, die einem bevorstehen, die wir dann Satan vor die Nase setzen. Es kann alles Mögliche sein. Es kann Krankheit sein. Es können familiäre Umstände sein. Es können, ja, ich weiß nicht, also viele, viele. Könnt ihr euch ja selber überlegen, habe ich gerade so einen Umstand? Dann sieh zu, dass du ihn loswirst. Wie gesagt, Gott gibt das Wollen und das Vollbringen. Und im neuen Leben, in der neuen Lebenübersetzung steht, Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und das tut es. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Und die Übersetzung gefällt mir da. Er gibt dir den Wunsch, aber er lässt dich dann nicht hängen und sagt, okay, du hast den Wunsch, ich gehe jetzt schon mal wieder. Er gibt dir auch die Kraft. Er hat dir die Kraft schon gegeben. Du hast diese Kraft. Wir haben am Sonntag so eine starke Predigt darüber gehört von Pastor Georg. Ich habe sie mir nochmal angehört, weil ich dachte, okay, kann ich eigentlich alles nehmen? Aber ich hatte es ja schon ziemlich fertig hier in meinem Kopf und habe dann eben mein eigenes genommen. Und das war ja auch richtig und gut so. Aber ich fand die Predigt sehr, sehr stark, gerade auch in der Beziehung. Er gibt uns die Kraft. Die Kraft ist in uns drin. Für alles. Wir haben die Kraft für alles, steht an einer anderen Stelle. Und dann sagt nicht, ich kann nicht, ich will, ja, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Dann heißt es eben eher, ich will nicht. Und den Willen hat er uns auch gegeben, das ist in unserer Seele. Unser Wille ist in unserer Seele. Wir haben es gerade gehört. Wir sind Geist. Und wir haben eine Seele. Und wir leben in unserem Körper. Und im Wort Gottes steht ganz klar, erneuert euer Denken. Und das ist in der Seele. Und das ist unsere Arbeit. Er hilft uns. Er hat alles vorbereitet. Er lässt uns nicht im Stich. Aber unser Denken erneuern, das müssen wir schon machen. Weil irgendwas haben wir auch noch zu tun. Wenn wir in das Ebenbild Jesus verwandelt werden wollen, dann müssen wir dem folgen und dann müssen wir unser Denken erneuern. Geht gar nicht anders. Ich werde euch jetzt mal eine Geschichte erzählen. Wie gesagt, vielleicht denkst du, was will sie denn mit der Geschichte? Vor vielen, vielen Jahren, wirklich Jahrzehnte her, ich wohnte in Schleswig-Holstein, in Bad Oldesloe, kennen ja viele, vor allen Dingen am Livestream. Und ich hatte einen kleinen Fiat 127. Das war ein kleines, flottes Auto, aber nur Dreitürer. Und ich fuhr gerade aus dem Ort Oldesloe raus, und dann ging es so ein bisschen bergrunter und eine kleine Kurve, um wieder raufzugehen. Und da stand ein kleines, altes Mütterchen am Wegrand. Wirklich eine hutzige, kleine, alte Frau. Bauersfrau hatte ich so gleich im Kopf. Kopftuch ganz weit ins Gesicht gezogen, der Mantel, die Ärmel bis hier, unten fast bis auf den Boden. Und neben ihr stand ein kleines braunes Köfferchen. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, die nimmst du einfach mit. Also bis Rheinfeld alle Male, der nächste Ort, die nehme ich einfach mit. Und dann habe ich angehalten und habe gesagt, also ich fahre bis Rheinfeld, möchten Sie mitfahren? Ja, gerne, ich fahre gerne mit. Ich sage, ja kommen Sie, steigen Sie ein, aber Sie müssen auf den Rücksitz, weil ich habe vorne im Fußbereich habe ich ein Geschenk, das kann ich nicht rausnehmen. Ja, kein Problem. Und dann kletterte sie mit ihrem Köfferchen auf den Rücksitz. Und ich startete das Auto wieder, fing langsam an und zu der Zeit habe ich geraucht. Und dann war ich schon am Fahren und griff nach meiner Zigarettenpackung und sag so beim Fahren, möchten Sie vielleicht auch eine Zigarette? Und hatte meine Hand dann so gehalten und sah so aus dem Augenwinkel und dann kommt die Stimme, ja, gerne. Und ich sah aus dem Augenwinkel, wie eine Hand kam mit einem freien Unterarm und lange schwarze Haare auf dem Unterarm. Und dann habe ich nur noch reagiert. In solchen Momenten bin ich wie eiskalt und abgeschaltet. Ich habe das Auto abgewürgt, ich habe den Schok gezogen, damals hatte man noch einen Schok. Damit säuft der Motor sowieso ab. Es war Ruhe, es tat sich nichts mehr. Ich habe den Schok reingeschoben und dann habe ich nur noch hinten gesagt, so, ich stehe hier in der Kurve, mitten auf der Straße. Ich muss das Auto zur Seite schieben, aber also ich habe versucht zu starten, ging natürlich nicht durch den Schok. Aber wir müssen das Auto zur Seite schieben. Sag ich, wenn Sie noch sitzen bleiben drin, ist mir das zu schwer. Vielleicht können Sie sogar hinten hingehen und einfach so tun, ein kleines bisschen mitschieben. Das würde mir schon helfen. Ich muss ja hier am Lenkrad bleiben, weil ich ja auch das Auto zur Seite lenken muss. Ja, das mache ich. Und sie krabbelte da mühsam raus, ging nach hinten. Ich sprang in mein Auto, startete und düste los. Ich fuhr bis nach Rhein, also ich hielt dann ein bisschen weiter an, um diese Beifahrertür zu schließen. Und ich kam nach Rheinfeld und dann fiel mir plötzlich ein, ich habe ja noch dieses Köfferchen im Auto. Und dann fuhr ich zur Polizei und habe ihnen das erzählt. Und sag, ich glaube, das war ein Mann. Also die Haare, der Unterarm, das sah aus wie ein Mann. Aber verkleidet als alte kleine Frau. Und die Polizisten, zwei Stück, guckten mich so an. Und dann sage ich, also der Koffer ist im Auto. Können Sie ihn holen? Weil was soll ich damit machen? Ja, und dann gingen sie raus, holten das Köfferchen, kamen wieder rein und sagten, würden Sie einen Moment warten? Sage ich, ja, natürlich. Und dann gingen sie in den Nebenraum und nach einer gewissen Zeit kamen sie beide wieder raus. Der eine war leichenblass und der andere sah ganz normal aus. Und dann sagt der eine zu mir, möchten Sie wissen, was in dem Köfferchen war? Und dann sage ich, Ja, klar, möchte ich gerne wissen, ja, wenn Sie es mir sagen. Und dann haben sie gesagt, ja, dann kommen Sie mal mit. Und dann bin ich mit in den Raum gegangen und dann hat einer den Koffer, den Deckel aufgemacht und in diesem Koffer war Köfferchen, es war also nur so ein kleines Köfferchen, in dem Köfferchen lag ein rotes Samtkissen und auf dem Samtkissen lag eine Beil. Ein Beil, eine Axt. Im Norden sagt man Axt, ein Beil. Und ich guck das an und war, also, ich wusste gar nicht richtig, was ich denken sollte. Und dann sagten die zu mir, diesen Mann suchen wir schon lange. Der will die Menschen umbringen, der ist dabei und hat auch schon welche verletzt. Und gut, ich habe den Koffer natürlich dann da gelassen, bin zu meiner... bin zu meiner Freundin gefahren und auf der Fahrt hin, ich habe immer gedacht, danke Gott, danke, dass du mich so bewahrt hast. Danke, danke, danke, danke. Ich hatte keine Ahnung. Ich war so in Gefahr, aber du hast mich bewahrt. Ist übrigens auch mein Tauftext, dass er mich immer bewahrt bis ans Ende. Und ich konnte nur danken, weil dann wurde mir erstmal bewusst, was ich abgespielt hatte. Das war jetzt diese Geschichte. Was hat das jetzt mit Stimmen zu tun im Kopf? Ja, ich kam hierher vor ungefähr 10 Jahren, also 9,5 Jahre sind es inzwischen auch schon. Und ich kam hierher, ich wollte eigentlich nach dem Norden zurück, aber Gott hat ganz klar zu mir gesagt, ich soll hierher gehen. Und ich hatte mal zu Gott gesagt wiederum, schon Jahre vorher, was immer ich klar von dir höre, werde ich tun. Aber ich muss es von dir ganz klar hören. Okay, an das Versprechen habe ich mich gehalten. Ich bin hierher gegangen und ich war total zufrieden. Und ich glaube, es hat nicht mal ein Jahr gedauert. Da sagte eine Person zu mir einen Satz. Und der Satz hat mich total ausgehebelt. Völlig und total und unerwartet. Und in meinem Kopf knallte es. Und es war wie Achterbahn und Karussellfahren gleichzeitig und ich konnte nicht mehr klar denken. Ich war einfach total ausgehebelt. Und wisst ihr, mit diesen Sätzen, das hat immer so, ist immer so eine Sache. Der eine spricht es und meint es nicht böse, der meint gar nichts Arges, der meint es vielleicht lustig und der andere hört es und bei dem löst es irgendwas aus, womit er selber nicht mehr gerechnet hat. Also, ich weiß nicht, wo der Triggerpunkt bei mir war, aber es war einer. Ich ahne es so vage. Aber weißt du, manchmal haben wir was Dinge gedeckelt, da kommen wir selber gar nicht ran. Aber Gott deckt die Dinge auf. Er will uns verändern. Er will uns komplett frei machen. Also von dem Tag an war ich nicht mehr frei. Ich habe es nicht gleich gemerkt. Nur am kommenden Sonntag, da waren wir noch in der vorigen Gemeinde und da waren draußen schon Stufen zum Gemeindesaal hoch. Ich habe meinen Fuß auf die erste Stufe gesetzt und es fing in meinem Kopf an zu schreien. Ich habe gedacht, es kann einfach nicht sein. Ich habe mich umgedreht, wo die Stimme herkam. Es war keiner da außer mir. Ich konnte es nicht glauben. Es schrie in meinem Kopf, es schrie, es schrie, es schrie. Ich ging weiter, ich ging in den Saal rein, habe mich hingesetzt. Es war ein Geschrei. Dann habe ich geguckt, ob die anderen die Stimmen auch hören. Nee, keiner hat sich gerührt, also offensichtlich hörte es keiner. Aber in meinem Kopf schrie es und von da an schrie es ungefähr 2,5 Jahre. Jedes Mal, wenn ich den Saal betrat, das Haus betrat, den Saal betrat, es schrie in meinem Kopf überwiegend, bist du bekloppt, was machst du hier, hau ab. Es war furchtbar. Ich habe monatelang nichts von der Predigt mitbekommen. Ich saß da, ich saß auf meinem Stuhl, ich habe nicht gefehlt, ich habe mich nicht wegtreiben lassen. Ich habe nie gesagt, ich gehe nicht mehr, weil die Person hatte das gesagt und die sind alle so furchtbar oder was weiß ich auch, was einem da für Gedanken kommen können. Es war ein Chaos in meinem Kopf. Ich weiß, dass ich immer dachte, wie kann man sowas zu mir sagen? Aber weißt du, ich habe später mal mit dieser Person gesprochen. Wir haben uns da ausgesprochen. Ich habe ihr schon bis dahin längst vergeben gehabt und sie hat sich entschuldigt, obwohl sie sich gar keiner Schuld bewusst war und auch sicherlich nichts Böses gesagt hatte. Es war eigentlich der Triggerpunkt bei mir. Und die Stimmen haben einfach geschrien. Aber ich wusste, ich gehe nicht. Gott hat zu mir gesagt, ich soll hierher gehen und Satan kriegt mich nicht weg. Ich hatte schon ein ähnliches Erlebnis in der Gemeinde vorher, wo ich war, in Bayern. Da ging es um eine Meditationsstunde. Wunderbarer Lehrer. Die Meditation war toll. Und ich kriegte einen Hustenanfall. Und ich hustete die ganze Zeit. Dann bin ich rausgegangen, weil ich dachte, das geht gar nicht. Meditation und Husten. Und habe vor dem Haus so lange gehustet, bis die Stunde zu Ende war. Dann war auch mein Husten zu Ende. Und als ich nach Hause fuhr, wurde mir das bewusst. Da dachte ich, was war denn da los? Und dann wurde mir klar, Satan wollte mich da rausschicken. Er wollte nicht, dass ich da war. Und dann habe ich gesagt, so, und du schmeißt mich nie wieder raus. Nie wieder. Und wenn das nochmal passiert, ich bleibe in der Stunde hocken und ich gehe nicht raus. Und tatsächlich ein paar Monate später, Meditationsstunde, gleicher Lehrer, gleiche Sache, ich fing an zu husten. Und ich habe gehustet die ganze Stunde durch. Ich bin nicht rausgegangen. Es war mir so unangenehm. Ich habe immer nur gesagt, bitte Gott, lass die anderen trotzdem zur Ruhe kommen. Ich habe gehustet, gehustet, gehustet. Aber ich habe innerlich gesagt, ich gehe nicht. Ich falle nicht nochmal darauf rein. Und dann kam das eben hier. Und es ging wirklich jedes Mal. Beim ersten Sonntag bin ich nicht zum Heilungsdienst vorgegangen, obwohl ich schon im Heilungsdienst hier war. Dann sagt jemand zu mir, Marion, Heilungsdienst. Und ich habe gesagt, heute nicht. Ich kann heute nicht, mir geht's ganz schlecht. Und dann dachte ich später zu Hause, nein, auch das lasse ich mir nicht nehmen. Ich lasse mir von Satan nichts mehr rauben. Ich stehe und er muss gehen. Er hat kein Anrecht, mich anzuschreien. Er hat kein Anrecht, mir etwas zu rauben. Und das möchte ich wirklich, ich sage das nicht, um mich in den Mittelpunkt zu stellen. Ich sage das, weil ich weiß, dass es einige gibt, die nicht kommen, weil sie sich angegriffen fühlen, wie ich am Anfang schon sagte. Oder eben, die verstehen mich ja doch nicht da, also gehe ich dann da auch nicht mehr hin, die sich die Dinge rauben lassen. Weißt du, aber wenn du woanders hingehst, das Problem, ich sag dir, was das Problem ist, du nimmst dich mit. Es ändert gar nichts. Wenn immer du gehst, du nimmst dich mit. Weißt du, und manchmal gebraucht Gott ganz seltsame Wege, um uns wirklich durch Dinge durchzuführen, um uns an dem Punkt freizumachen. Es war eine furchtbare Zeit für mich, auch im Privaten. Die haben geschrien, die haben getobt, wie die Bekloppten sind sie ja auch, diese Geister da im Kopf. Manchmal hatte ich ein bisschen Ruhe, aber überwiegend war es eigentlich Horror. Und niemals, nie hätte mir jemand gesagt, das wird dir mal passieren, hätte ich gesagt, nein, niemals, das glaube ich nicht. Ich weiß, eine Situation, ich bin im Schwarzwald mit dem Auto gefahren, ich habe mich nicht einschränken lassen, habe ich schon gesagt. Ich habe mich nicht einschränken lassen, ich habe alles weitergemacht. Und ich bin auch spazieren gefahren, weil ich halt gerne Auto fahre. Ich bin im Schwarzwald oben bei der Hornisgrinde, oben auf dem Berg, mit dem Auto unterwegs. Und die Straße machte so einen Bogen und in mir die Stimme schrie, fahr geradeaus. Berg runter, nur Bäume. Und ich fahr selber und bin den Bogen natürlich gefahren auf der Straße. Wisst ihr, es ist so wichtig, wenn es jemanden gibt, ich weiß, dass es Leute gibt, die so betroffen sind gerade. Ich kann dir nur sagen, gib niemals auf. Niemals, nie, niemals. Komm in die Gemeinde, geh in die Gemeinde, lass dich nicht abhalten. Tu die Dienste, wo du eingeteilt bist, tu sie. Lass dich nicht abhalten. Lass dich nicht von diesem Lügner, der verloren hat, fertig machen oder erschrecken. Du bist auf der Siegerseite. Du hast Jesus als Herrn angenommen. Du hast alles, was du brauchst. Wir haben es gerade gehört. Du bist Erbe Christi, Miterbe Jesu Christi. Du bist Erbe Gottes. Du hast alles. Du bist bereits eine neue Schöpfung. Lass dich nicht von Satan abhalten, nur weil er meint, wenn er laut genug schreit, wirst du gehen. Lass es nicht zu. Oder wenn dir schwindlig ist, weil er dich so voll dröhnt. Und lass nicht zu, dass du sagst, dann gehe ich heute nicht. Steh lieber eine Stunde vorher auf, dass du Zeit hast, dich fertig zu machen. Mach es ganz langsam, so wie du es kannst. Aber lass dich nicht abhalten, in die Gemeinde zu gehen. Auch wenn du da sitzt und nichts mitkriegst, du bist trotzdem da. Du bist vor Gott. Du gibst nicht Satan nach, nicht einen Millimeter. Das ist extrem wichtig. Es ist wirklich extrem wichtig. Was ich gesagt habe, wenn es richtig schlimm war, und das habe ich mehrfach gesagt, ich gehe, wenn diese geschrien haben, bist du bekloppt, was machst du hier, hau ab. Es war ein lautes Geschrei, ich kann es gar nicht beschreiben. Es war wirklich dröhnend laut in meinem Kopf. Und ich habe innerlich nur gebetet, ich habe immer nur gesagt, Gott, und wenn du mich mit Ketten an den Stuhl fesseln musst, ich gehe nicht. Ich bin nicht gegangen. Ich bin nicht einmal während des Gottesdienstes rausgegangen. Ich habe bis zum Schluss da gesessen und wie gesagt manchmal gar nichts mitgekriegt. Aber ich bin nicht rausgegangen. Und lass nie zu, dass Satan dich irgendwo wegjagen kann. Nie. Wenn der Zeitpunkt ist, dass du woanders hingehen sollst, wird's dir Gott sagen. Und Gott schreit dich nicht an. Der Heilige Geist schreit dich niemals an. Also wenn die Leute mir sagen, ja, aber die Stimmen, da sag ich, weißt du, Gott redet leise mit dir. Schreien in deinem Kopf kommt immer vom Teufel. Das alleine müsste dir schon ein Alarmsignal sein. Lass dich nicht anschreien. Lass es dir einfach nicht zu. Und weißt du, ich habe regelmäßig weiter in meiner Bibel gelesen. Ich habe wirklich nur in meiner Bibel gelesen. Ich habe nichts verstanden. Ich höre so oft, ja, dann kann ich nicht Bibel lesen. Ich verstehe nichts. Weißt du, ich sage immer nur, gib nicht auf. Mach weiter. Ich habe in meiner Bibel gelesen, ich habe null verstanden. Ich habe laut gelesen. Ich wusste nicht, was ich gelesen hatte. Nach einer Weile habe ich sie zugemacht. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe nie aufgegeben. Ich hatte wunderbare Mentoren in der Zeit, weil ich einfach da noch gewohnt habe und ich konnte tatsächlich auch mir Hilfe holen, was ich auch oft getan habe. Wenn dich das irgendwie betrifft, such dir einen geistlichen Leiter. Geh hin, sprich mit ihm und handle danach. Weißt du, dein geistlicher Mentor in dem Fall möchte dir helfen. Er ist nicht gegen dich. Auch wenn du das manchmal vielleicht in dem Moment empfindest, weil es genau das Gegensätzliche ist von dem, was du eigentlich tun willst. Bleib dran. Hol dir Hilfe, nimm Hilfe in Anspruch und handle entsprechend. Das ist ganz wichtig. Bleib nicht passiv, handle entsprechend. Auch wenn es wirklich alles in deinem Kopf dagegen schreit. Gut, also es waren dann so ungefähr 2,5 Jahre. Dann war Konferenz hier. Ich glaube, es war Pfingstkonferenz. Muss von Klima her gewesen sein. Und jetzt kommt dann gleich, weil ich das Klima anspreche. Ich saß in der Ecke, plötzlich in einer Samstagnachmittagsstunde. Plötzlich kommt Pastor Georg auf mich zu. Steht vor mir und sagt, Marion, steh mal auf. Bin ich aufgestanden. Dann sagt er zu mir, Ich hatte nie mit ihm darüber gesprochen. Nie. Wir haben kürzlich über die Stunde gesprochen. Da hat Pastor Georg selber noch gesagt, davon wusste ich ja gar nichts. Wusste er auch nicht. Ich hatte es ihm nie erzählt. Er steht vor mir und sagt, Maren, ich sehe einen Engel vor dir stehen. Und Pastor Georg selber stand dann auch so mit beiden Händen. Und dieser Engel hat ein rotes Samtkissen in der Hand. Und auf dem Samtkissen liegt ein Beil. Ich hatte es ihm nie erzählt. Und der Engel sagt, nimm dieses Beil und schlag die alten Wurzeln durch. Und dann hat Pastor Georg mir praktisch wie dieses Kissen übergeben. Und ich habe die Hände aufgemacht und ich habe es übernommen. Dann zur Abendstunde war ich noch da. Das hat mich extrem berührt, weil er wusste von nichts. Aber Gott wusste von allem. Und vergiss nie, Gott hat den Plan für dich. Und Gott will immer dein Bestes. Immer. Er ist Liebe. Er ist Liebe. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Gott ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe, er ist Liebe. Und er will, dass du geheilt bist, und zwar völlig geheilt bist. Und dass du in dieser Fülle und aus dieser Fülle leben kannst. Und er hat immer Mittel und Wege, wie er das bewerkstelligen kann. Ja, am nächsten Tag, Sonntag, ich fuhr also nach Berlin. Ich fahre dann immer gerne Sonntag, weil keine LKWs unterwegs sind. Und ich hatte so 5 Wochen ungefähr in Berlin. Es war warm, es war herrlich und deshalb glaube ich, dass es Pfingstkonferenz war. Wunderbarer Sonnenschein, ich habe Freunde besucht, wir haben Dinge unternommen. Ich lag bei meinem Cousin im Garten, habe rumgefaulenzt und habe aber auch immer mir Gedanken gemacht, aber ich hörte diese Stimmen nicht. Und auf einmal wurde mir klar, ich bin ja auch nicht mehr im Zentrum gerade. Jetzt habe ich Ruhe. Und das war, als ob er mich locken wollte. Aber es war mir egal in dem Moment. Ich habe in der Bibel gelesen, ich habe einfach gar nichts getan, ich habe es einfach genossen. Ja, und manchmal kam der Gedanke an das, was gerade abgegangen war. Aber es hat mich überhaupt nicht gequält und es war kein Geschrei in meinem Kopf. Ich bin ins Umland gefahren, es ist herrlich, diese ganzen Seen überall, ich liebe das. Es war eine wunderschöne Zeit. Dann war die Zeit um, es war wieder Sonntag und ich wollte nach Hause fahren. Und sitze im Auto und bin noch auf dem Berliner Ring. Das heißt, das ist diese Stadtautobahn, die um Berlin rumgeht. Und es war fast kein Verkehr. Ich glaube, 2 Autos habe ich in der Ferne gesehen. Es war absolut ruhig. Und ich fuhr so, ich hatte diese Hand am Steuer und fuhr einfach so. Und auf einmal, ich gucke auf die Autobahn, auf einmal kommt oberhalb meines Blickes, sehe ich, mit meinen inneren Augen, ich sehe dieses rote Samtkissen und ich sehe da drauf dieses Beil liegen. Und ich habe gehört, schlag die alten Wurzeln durch. Und dann habe ich so gemacht und bin einfach weitergefahren und habe gesagt, jetzt nicht. Aber das Bild ging nicht weg. Ich sah dieses Samtkissen weiter. Und ich fuhr dann auch einfach normal weiter. Und dann dachte ich, warum denn eigentlich nicht jetzt? Und dann griff ich und nahm dieses Beil und schlug wirklich richtig kräftig Norden, Süden, Osten, Westen. Ich schlug richtig die alten Bindungen durch. Und dann war das Bild weg. Und ich, wie gesagt, fuhr einfach weiter. Und ich war einige Kilometer gefahren. Da kommt plötzlich in meinen Kopf, wer seine Hand an den Flug legt und zurückschaut, der ist nicht geschaffen, wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet. Und ich so, ich habe alles durchgeschlagen. Nicht zurückschauen. Hand an den Flug legen heißt eine gerade Spur ziehen. Und dann habe ich gesagt, wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, das war ja gerade zur richtigen Zeit noch. Ich habe das durchgeschlagen. Ich gehe mit dem Flug nach vorne. Und ich wusste nicht genau, wo es stand. Ich wusste, dass es in Lukas stand, aber ich wusste nicht genau, wo. Ich bin gefahren und irgendwann dachte ich, ich bin ja frei. Ich bin ja total frei. Ich bin ja wie früher. Und dann wurde mir das immer klarer. Ich war frei. Zu Hause habe ich nachgelesen, Lukas 9,62, da steht der Vers. Ich habe diese Stimmen nie mehr gehört. Nicht ein Fatzen davon. Weißt du, und das ist etwas, was ich wirklich rüberbringen möchte jetzt. Gib niemals auf. Egal, wie schlimm es scheint. Such dir jemand, der dir helfen kann. Es gibt genügend Leute. Such dir Hilfe. Aber hau nicht ab. Lass dich, ich benutze das Wort extra, hau nicht ab. Ich sage nicht, geh nicht weg. Sondern das ist, wäre ein Abhauen. Weil Satan einen so triezen kann, ich kann es immer nur sagen, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Ich weiß, mein Bruder hatte eine Psychose. Er wurde frei. Wir haben zusammen gearbeitet daran. Geistlich gearbeitet. Mit Gottes Hilfe wurde er frei. Ich habe in der Psychiatrie selber gearbeitet früher. Nicht sehr lange, für eine gewisse Zeit. Ich habe Furchtbares erlebt dort. Was die Menschen wirklich gequält werden. Ich bin selber durchgegangen. Über eine Zeit, das hätte ich mir niemals träumen lassen. Aber Gott hat mich völlig frei gemacht. Er hat Pastor Georg im Geist sehen lassen, was ich Jahrzehnte vorher erlebt habe. Das hat mich zutiefst berührt. Weil das ist kein Ereignis, was du an jeder Ecke findest. Das passiert auch nicht einem jeden Tag. Aber weißt du, Gott weiß genau, wie er dich auf die Spur zurückbringt. Er weiß genau, was er tun soll. Er weiß genau, wie er handeln soll. Er weiß genau, wann du an dem Punkt bist, wo du bereit bist, entsprechend zu reagieren. Er weiß es genau. Und er weiß auch genau, wen er dann dahin stellt, der dir die Dinge übergibt. Und die Autobahn am Berliner Ring auf der Heimfahrt, die ist normalerweise nicht so frei. Die ist nicht dicht befahren, unbedingt, aber die ist sehr gut befahren. Weil daneben ist Potsdam und dann zweigt es irgendwann ab nach München oder nach Hamburg. Also da ist schon Verkehr. Und dass da nur in der Ferne ein oder zwei Autos waren, das habe ich nicht oft erlebt. Und dann gibt er mir diese Vision mit diesem Kissen und dem Beil drauf. Weißt du, und dann gibt er auch das Vollbringen, das Wollen und das Vollbringen. Er hat es wieder neu in dem Moment in mein Herz gelegt. Und er macht es bei jedem, wer immer gerade gequält wird von irgendwelchen Stimmen, die ihn anschreien, ihn wegjagen wollen, ihn weghaben wollen. Glaube diesen Stimmen nie. Weißt du, zeig mal deine Hacken. Stell deine Hacken in den Boden. Am besten solche Absätze. Klemm sie in den Boden und bleib stehen. Geh nicht weg. Such dir Hilfe, nimm die Hilfe an, geh Schritt für Schritt in eine Veränderung rein, auch wenn du nichts siehst. Ich höre dann auch so, habe in letzter Zeit auch so gehört, ja, das habe ich schon so lange, aber, immer dieses Ja, aber. Ja, aber. Weißt du, Ja, aber gibt es nicht. Entweder gibt es Ja oder es gibt Nein. Und ein Ja, aber ist Nein. Ich will nicht, ich glaube es nicht, ich kann nicht. Weißt du, wir haben das Maß des Glaubens, das habe ich auch irgendwo aufgeschrieben, in Galater 2, Vers 20. Wir haben den Glauben, und dann habe ich verschiedene Übersetzungen gesucht, angesehen, und dann sage ich es jetzt einfach so. Wir haben den Glauben an den Sohn, er lebt ja in uns, in den Sohn des Sohnes Gottes. Wir haben den Glauben bekommen. Wir haben alles. Wir müssen diesen Glauben wachsen lassen. Das ist unsere Aufgabe. Er ist in unser Herz gegeben worden, in unseren Geist gegeben worden, wenn wir Jesus als Herrn angenommen haben. Und wir haben ihn alle angenommen. Er ist da. Aber dieses Wachsen lassen, das ist wie, du musst es düngen, Wort Gottes, Predigt, was auch immer. Bleib am Wort Gottes. Lies die Bibel. Ich kann es nur gar nicht genug betonen. Die Bibel ist das Wort, das Gott schriftlich hat niederschreiben lassen, was er eingegeben hat. Bleib dran. Halte dich daran. Es ist absolut überlebensnotwendig. Absolut. Und auch wenn Zeiten sind, wo du denkst, ich kapiere ja sowieso nichts. Heute mal nicht oder so. Weißt du, bleib dran. Lies es. Lies es laut, wenn es dir irgendwie möglich ist. Auch wenn du in dem Moment nichts verstehst, gib nie auf. Nie. Aufgeben ist überhaupt keine... ist überhaupt keine Option. Du bist ein Kind Gottes. Du bist, wir haben es gerade gehört, du bist Miterbe mit Jesus. Jesus ist durch so viel gegangen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Da ist das, was ich erlebt habe, wirklich Pillepalle. Aber er hat nie aufgegeben. Nie. Und wenn du in sein Bild verwandelt werden willst, gib niemals auf. Nie, nie, nie, niemals. Es ist keine Option. Weißt du, und jetzt weißt du auch, warum ich dir die erste Geschichte erzählt habe. Ja, also bleib einfach. Ich hatte, glaube ich, in der Zeit damals, ich weiß nicht, wann ich es in meine Bibel geschrieben habe, ich habe mal reingeschrieben, entscheide dich und bleib dabei. Du hast dich für Jesus Christus entschieden. Du hast dich für ihn entschieden, für den Vater, für den Heiligen Geist entschieden. Bleib dabei. Gib nicht auf, geh nie weg, lass nie los, egal wie die Umstände aussehen. Gib nicht auf. Weißt du, wir sind keine Fahnen im Wind. Kleiner Windhauch und die Fahne, die flattert da hin und her. Ganz aufgeregt vielleicht auch noch. Nein. Mir kam das Bild heute eigentlich erst. Wir sind eine Standarte. Weißt du, was eine Standarte ist? Ich habe es mir eigentlich aufgeschrieben, aber den Zettel habe ich, glaube ich, zu Hause gelassen. Weil das kam nämlich heute. Eine Standarte ist an offiziellen Regierungswagen. Es ist diese Fahne, die vorne fest angebracht ist. Das ist eine Standarte. Eine Standarte bewegt sich niemals. Wenn du Auto fährst, die Standarte bleibt steif. Die bewegt sich nicht. Die ist vorne angebracht, an der Front vom Auto. Das heißt, sie geht immer vorweg. Sei eine Standarte. Lass dich nicht von irgendeinem Wind, auch nicht vom Fahrtwind, hin und her bewegen. Bleib fest, bleib stabil und gib nie auf. Und wie du da vielleicht auch handeln kannst, das erzähle ich in einer anderen Stunde. Halleluja. Wow, so stark. Ja? Sag zu deinem Nachbarn nochmal, gib niemals auf. Das ist so ein Schlüssel, so ein Schlüssel. So bewegend. Ja, ich war selber bewegt, als mir Marion das vor ein paar Wochen erzählte. Ich hatte mich gar nicht mehr daran erinnert an die Geschichte, also an die Situation, wo ich das in der Konferenz ihr gesagt hatte. So ganz dunkel, als ich es dann sagte, kam es mir wieder so, es war noch im alten Gebäude, kam es mir wieder irgendwie in den Sinn. Aber weißt du, manchmal du ahnst nicht, wie Gott deine Worte gebraucht. Ja. Und du ahnst nicht, wie er arbeitet, gerade auch in Zeiten, in denen du den Eindruck hast, weil das war bei Marion so, gerade auch in den Zeiten, in denen du den Eindruck hast, dass gar nichts passiert, ist er voll am Arbeiten. Ja. und er wirkt voll. Deswegen sei entschieden. Gib nicht auf und lass auch nicht locker. Interessant, ich hatte heute, ich bin gerade da im Buch Josua und Richter und gerade bin ich zum Buch Richter gewechselt. Und sowohl Josua am Ende vom Buch Josua als auch am Anfang vom Buch Richter wird immer wieder erzählt, wie das Volk Israel das verheißene Land einnimmt, aber bestimmte Volksgruppen nicht völlig vertreibt. Ja. Und das stößt Gott ziemlich übel auf, ja. Weil nämlich die, die sie nicht ausgetrieben haben, werden ihnen am Ende zum Fallstrick. Ja. Die verführen sie, das sind sozusagen wie Fußangel noch in ihrem Land. Ja. Und so ist es manchmal in unserem Leben. Ich bin sicher, Marion hatte schon, bevor sie dieses Erlebnis hatte, schon einiges an Befreiung erlebt in ihrem Leben und einiges, Jesus hatte schon viel getan in ihrem Leben. Aber manchmal gibt's noch Dinge in unserer Seele, von denen wir gar nicht ahnen, dass sie noch da sind und durch irgendeinen Trigger werden sie losgelassen sozusagen, irgendein Trauma oder was auch immer in der Vergangenheit war, plötzlich poppt was auf und dann sollten wir eben genau diese Haltung einnehmen, wie Marion sie eingenommen hat und darüber eigentlich steht die Erkenntnis, okay, jetzt geht Gott an was ran, was bisher noch nicht erledigt worden ist. Also in diesen Situationen will Gott an Dinge ran in unserem Leben, die bisher nicht erledigt worden sind, die noch im Land gemorchelt haben. Weil Gott will und das Land unserer Seele 100% frei haben. Und das, was da noch irgendwo gemorchelt hat, wo du vielleicht jahrelang gut damit gelebt hast und eben sogar dich auch stark gefühlt hast, wie Marion gesagt hat, mir passiert sowas nie. Ich meine, das ist ja klar, wenn man so Situationen erlebt, ist ja wie wenn man empfindet, man wird wie verrückt fast. Ne? Und dann denkst du, mir passiert sowas nie und plötzlich merkst du, wow, da kommt was raus und ich will dir jetzt keine Angst machen, nicht, dass du jetzt denkst, dass es jedem von uns so gehen muss und dass du dann 2,5 Jahre Stimmen hörst oder so. Nein, nein, nein. Sondern was ich dir sagen will, ist, es gibt manchmal Dinge in unserer Seele, von der wir nicht wissen, dass sie noch da sind und Gott stupst sie an und gerade dann, wenn er sie anstupst, dann ist es genau die Situation, dann poppt was auf sozusagen, der Feind im Land poppt auf. Und alles in dir will davonrennen. Und in Wirklichkeit ist es genau der Punkt, dass Gott sagt, so, das, was bis jetzt noch nicht ausgetrieben worden ist, das muss jetzt raus. Amen. Das, was noch an irgendwelchen Jebusitern, Perisitern, Amoritern, Hevitern und anderen Titern noch irgendwo in deinem Land irgendwo morchelt, jetzt ist seine Stunde gekommen. Das letzte Stündlein hat geschlagen. Deswegen, ich möchte euch auch wirklich ermutigen, auch wenn du über Livestream zuschaust oder auch hier live vor Ort, wenn du in solchen Kämpfen vielleicht gerade steckst, Marion hat ja gesagt, dass einige da sind, die in solchen Kämpfen stecken, sicher nicht alle, preis den Herrn, jedenfalls nicht alle gleichzeitig, Halleluja. Halleluja. Aber wenn du in sowas steckst, dann einfach, weißt du, dann sieh es wirklich als die Gelegenheit an, die Heviter und Perisiter und Amoriter und Girgasiter und sonstigen Iter, die bisher nicht vertrieben worden waren, jetzt hat ihr letztes Stündlein geschlagen. Amen. Und wenn du nicht locker lässt und wenn du dranbleibst, dann kommt der Punkt und Gott macht's auf seine Weise und du hast vielleicht deine Gedanken, wie es passiert und du denkst, ja, so löse ich das Problem oder so löse ich das Problem in deinem Kopf. Aber ich sag dir, Gott hat seine Wege. Amen. Entscheidend ist, bleib ihm gehorsam. Das ist so wichtig. Also ist so entscheidend. Ich weiß gar nicht, wo habe ich das jetzt? Erst vor kurzem habe ich es wieder irgendwo gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Auf jeden Fall habe ich gesagt, der beste Rat, den du jemand immer wieder geben kannst, ist, bleib einfach stehen, geh einfach weiter. Geh einfach. Ich weiß gar nicht, wo habe ich das gesagt? Irgendwo. Habe ich es am Sonntag gepredigt? Okay, ja gut, kann auch sein. Kann sein, ja. Ja, stimmt, richtig, Sonntag. Seitdem war schon wieder so viel, ja. Okay. Der beste Rat ist, geh einfach weiter. Weigere dich, abzuweichen, zur Rechten oder zur Linken. Was hat Gott zu Josua gesagt? Er hat gesagt, weicht nicht ab von dem, was ich euch geboten habe, weder zur Rechten noch zur Linken. Der Teufel hat Versuchung auf der linken Seite und er hat Versuchung auf der rechten Seite. Die eine Versuchung riecht etwas anders als die andere, aber beide, vielleicht sogar entgegengesetzt, aber beide wollen nur eins, sie wollen nicht vom Pferd ziehen. Amen. Und du lässt dich nicht weder zur rechten noch zur linken vom Pferd ziehen, sondern du gehst einfach weiter. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, geh einfach weiter. Halleluja. Und Und wenn es gerade leicht ist für dich weiterzugehen und du voller Freude und voller Freiheit in deinen Gedanken weitergehen kannst, dann super, dann genieß es umso mehr. Und wenn gerade irgendwie einer, der dazwischen redet, dann sag, ändert auch nichts an der Sache, ich gehe einfach weiter. Amen. Und mein Land wird frei. Halleluja. Mein Land wird 100% frei. Nichts bleibt übrig von diesen ganzen Ittern. Amen. Nichts. Halleluja. Hier zwischen deinen beiden Ohren bist du bestimmt für vollkommene Freiheit. Dein Verstand, dein Wille, dein Gefühl sind bestimmt für vollkommene Freiheit, vollkommene Konformität mit Gottes Geist und mit seiner Herrlichkeit. Dafür hat er dich geschaffen und er ruht nicht und er lässt nicht locker, bis er dich da hat. Und schau, weißt du, Marion ist jetzt nicht mehr 20, das kann man ja sagen, ne? Also ja, alle 30, okay. Ja, achso, ja, okay, sie sagt, okay, genau, also sie wird bald 80, ja? Marion wird dieses Jahr 80, schau. Das hättest du nicht gedacht, gell? Ja, Amen. Verstehst du? Weißt du, auch wenn jemand, und damals, als es war, war sie vielleicht 73 oder so, ja? Aber weißt du, manchmal denken Leute, ich weiß nicht, woher sie das nehmen, aber sie denken, nur weil sie ein gewisses Alter erreicht haben, sind sie irgendwie fertig. Also im Sinne von ausgereift, da passiert nichts mehr. Ich sage dir, Gott kann noch entscheidende Dinge in deinem Leben tun, wenn du 73 bist, wenn du 75 bist, wenn du 80 bist. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Amen. Und jetzt sage ich dir noch was, weil alle gerade so erstaunt geschaut haben, als ich gesagt habe, dass Marion bald 80 wird. Ja, der Astrid, sorry. Marion. Ich sage dir, warum habt ihr so erstaunt geschaut? Schau, hier seht ihr jemanden, die sich geweigert hat, abzuweichen. Hier seht ihr jemanden, die dran geblieben ist. Hier seht ihr jemanden mit dem Geist Kalebs und dem Geist Josuas. Und was ist mit denen, die den Geist Kalebs und Josuas haben? Das habe ich, weiß ich noch, das habe ich am Sonntag gesagt. Ja. Kaleb war, so wie weiß ich noch, Kaleb war 85 und er war noch so frisch, dass er gesagt hat, ich bin heute noch genauso frisch, wie als ich das erste Mal in den Krieg gezogen bin. Also gib mir das Gebirge und lass mich das Land einnehmen. Also das ist die Folge. Warum schlafen Leute ab? Warum werden sie irgendwie alt? Verstehst du? Alt ist ja nur ein Gefühl. Ja? Das kannst du haben oder musst du nicht haben. Ja? Musst du nicht haben. Ja? Aber warum werden manche Leute alt vom Gefühl her? Ganz einfach, weil sie irgendwo aufgegeben haben oder nachgelassen haben oder nicht weitergegangen sind. Verstehst du? Und dieser Prozess kann mit 20 beginnen, der kann mit 40 beginnen, mit 50, mit 70, mit 80, mit 90, wann auch immer. Aber ab dem Moment wirst du alt. Aber wenn du die Herausforderung, die Gott dir heute gibt, wenn du dich entscheidest, wirklich wie Marion gesagt hat, deine Hacken in den Boden reinhaust und sagst, so, ich weiche nicht, bis der Feind gewichen ist. Nicht ich gehe, sondern der Feind geht. Wie die Marion gesagt hat, fahr doch selber den Abhang runter. Ja? Geh du doch. Ja? Wenn der Teufel dir sagt, geh, dann sagt er, geh du doch. Genau, ja, er muss gehen. Amen. Halleluja. Du bleibst. Halleluja. Er geht aus deiner Seele. Nicht du gehst. Amen. Halleluja. Und wenn du diesen Weg gehst, ich sage dir, das ist der Weg zur immer weiteren, immer stärkeren, immer tieferen Erneuerung. Deswegen sagt Paulus, unser äußerer Mensch wird aufgerieben, aber der innere wird Tag für Tag erneuert. Das heißt, wir werden de facto, dem Geist nach, werden wir immer jünger, immer frischer, immer freier, immer energetischer, weil in unserem Land immer weniger Hebiter, Perisiter, Jebusiter, Girgasiter und sonstige Iter noch irgendwo ihr Unwesen treiben. Weil je weniger du damit zu tun hast, umso frischer bist du. Amen. Halleluja. Also, so gehst du auf deinen jüngsten Tag zu. Ja, du wirst immer jünger. Und wenn du zum Herrn gehst, dann bist du am jüngsten Tag angekommen. Halleluja. Dann bist du endgültig. Dann Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Komm, lass uns nochmal aufstehen. Lass uns noch beten zusammen. Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, für diese wunderbare Schule, die wir hier erleben dürfen, Herr, wir danken dir, Herr, für jeden Einzelnen, Herr, über Livestream und live hier vor Ort, den du zu einem übernatürlichen Weltveränderer ausbildest, Herr. Herr, und übernatürliche Weltveränderer sind Leute, die im Prozess sind, in der Umwandlung sind, in der Entwicklung sind, Herr. Halleluja. Und wir gehen wirklich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Herr. Wir gehen von Freisetzung zu Freisetzung, Herr. Und Herr, deswegen lassen wir uns auch nicht rausbringen, wenn es mal zwischendurch irgendwie heiß hergeht oder irgendwo zwischen den Ohren schießt oder irgendwas Komisches. Wir lassen uns davon nicht rausbringen, weil wir wissen, du bereitest uns zu für mehr, für Größeres. Das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein umso Größeres, über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, Herr. Wir gehen von Freiheit zu Freiheit, Herr. Wir gehen von Landeinnahme zu Landeinnahme. Halleluja. Herr, und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns deinen Geist gegeben hast, Herr, der uns hier lehrt. Herr, danke jetzt für die Lehre heute Abend von Christian, für die Lehre von Marion, Herr. Danke, Herr, für das Wort des Glaubens, Herr, dass du in unser Herz deponierst, in unserem Herz explodieren lässt, Herr, und in unserem Herz wirklich diese Festigkeit bewirken lässt, wo wir wirklich sagen, jawohl, ich weiche nicht. Halleluja, jetzt bin ich da. Jeder Ort, auf den mein Fuß tritt, Gott hat ihn mir gegeben. Das Land, das Gott für mich hat, da geht der Teufel raus, nicht ich. Halleluja. Sag das einfach nochmal zum Schluss. Da, wo ich hingehe, geht der Teufel, nicht ich. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr lieben, mächtigen, herrlichen, übernatürlichen Weltveränderer. Halleluja. Er hat den Sieg. Weißt du, das ist Geniale. Er hat es vollbracht. Aus dem leben wir ja. Das heißt, weißt du, du kannst immer schon vom Ende sehen. Ja, manchmal, wenn du drinstehst, denkst du, oh, wie lange geht das, was ist da los und was ist immer. Geh immer davon aus, weißt du, er hat es schon vollbracht, er sieht schon vom Ende. Und du lebst es einfach nur aus. Amen. Und es manifestiert sich. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Gut. Darauf wollen wir doch einfach eine Sammlung einnehmen. Ha? Halleluja. Ich wollte jetzt gerade sagen, darauf wollen wir einen trinken, aber wir können auch sagen, darauf, aber ist auch gut, du darfst gerne auch einen trinken, Halleluja im Geist, preist den Herrn. Darauf säen wir ein Saatkorn, preist den Herrn, so wie uns der Heilige Geist führt. Danke, Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du zu uns redest, Herr, dass wir deine Stimme hören, die zart ist, die sanft ist, die leise ist. Also wenn dir jetzt eine laute Stimme ins Ohr schreit, gib nichts, auf keinen Fall. Und die, auf der anderen Seite kommt die Stimme, die wollen nur dein Geld. Dann weißt du schon, wo das herkommt. Okay? Die sanfte, zarte Stimme in dir, das ist das, wo Gott zu dir redet. Und dem folgst du und das tust du. Das Erste, was kommt, das nimmst du und dann tust du es. Halleluja. Hier vor Ort geht man die einmal durch. Du weißt ja Bescheid, hier kannst du Verpflichtungserklärung ausfüllen unter deinem Stuhl oder kannst ihn bar geben. Wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du überweisen per IBAN oder du kannst per PayPal geben oder per Kreditkarte über unsere Homepage. Halleluja.